Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema noch: sphärisch oder brachial. Drum and Bass im neuen Jahrtausend. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbermann. Follow the leader, I can't mistake. Follow the Leader von Calyx and TB, zwei Namen des modernen Drum and Bass und eigentlich auch zwei typische Aushängeschilder einer Musik, die sich bis auf die Schnelligkeit der Beats absolut nicht kategorisieren lässt. So auch Typen wie Calyx, der vom Jazz-Gitarrist zum DJ und Drum and Bass-Produzenten generierte, und TB, der es von Norwegen aus geschafft hat, sich in der Drum and Bass-Szene einen großen Namen machen. Übrigens auch so ein Phänomen des neuen Jahrtausends. Drum and Bass ist wirklich international geworden und nicht nur auf London beschränkt. Beispiel Neuseeland. Hier sind nochmal Concord Dawn mit Man of All Seasons.

Schneller Soul, Fast Soul Music. Der Begriff fiel schon mal in der ersten Stunde. Gemeint war die Definition von Tony Colemans London Electricity für seine Art des Drum and Bass. Und genau die trifft auch auf den Hamburger Produzenten Syncopix zu, den wir gerade mit General Hospital hörten. Und der wieder ein gutes Beispiel dafür ist, dass Drum and Bass mittlerweile international geworden ist. Es gibt Drum and Bass Partys in Köln mit ungarischen oder polnischen DJs, die alle ihre ganz eigene Definition dieses Genres haben, das sich ja mal von den schnellen Beats abgesehen mit unglaublich vielen verschiedenen Musikstilen verträgt. Beim folgenden Stück ist die Balance zwischen Ambient, Filmmusik und schon fast pathetischem Drum and Bass auf eine neue Ebene gebracht worden. Es ist nochmal Klute, den wir aus der ersten Stunde kennen, diesmal nicht mit Punk-Anleihen, sondern eher mit elegischen Keyboard-Flächen. Der Track nennt sich Hell Has No Fury und sorgt bei mir regelmäßig für Gänsehaut. Thank you. Raga Reggae auf dem Drum and Bass Tanzboden, eine erfreuliche Entwicklung, die dank Typen wie Psycho Freud immer mehr stattfindet. Psycho Freud bezeichnet sich als Raga Jungle DJ, stammt aus Oslo und hat mittlerweile eine große Akzeptanz außerhalb seiner norwegischen Heimat gefunden. Die viel zitierte Globalisierung ist in der Welt des Drum and Bass eine durchaus tolle Sache. Hören wir den Track Selassie I vom Sampler Drum and Bass Sessions von Sanden alias Psycho Freud. Big up Psycho Fried, seeing Sunjam, Boaty, Subway and all of the crew, My King Champion song, Psycho Fried, you know what I'm saying, yo! Hey, and I'm praising Selassie II, he wipe all the tears from me eye, again, again. And I'm praising Selassie II, can't run after Jah, people should I cry, again, again. And I'm praising Selassie II, he wipe all the tears from me eye, again, again. And I'm praising Selassie II, can't run after Jah, children should I cry, again, again. The refusion is no, and up and out a road rat and more them a bow. Say some a eat me, eat a come a sell, oh no, no. Die australischen Pendulum, die wir in der ersten Stunde schon mal gehörten, haben sich für einen Song mit den englischen Freestylers zusammengetan, die ihrerseits stets versuchen, die Grenzen der Dance-Music zu erweitern. Das ist ihnen mit Pendulum und dem Track Fasten Your Seatbelts auch gelungen. Der untypischste Drum-and-Bass-Track dieser Sendung, der aber trotzdem irgendwie hier reingehört. Fasten your seatbelts. Einige Drum-and-Bass-DJs setzen heute da an, wo Bands wie The Prodigy aufgehört bzw. langweilig geworden sind. Eine von ihnen ist Influx UK, den wir gerade hörten, mit 2 Million and Rising, zu finden auf dem Sampler Drum-and-Bass Sessions. Gräbt man ein wenig im Internet, hört sich Podcasts wie Drum-and-Bass Arena an, so kann man erahnen, was sich in vielen Underground-Studios weltweit tut. Obwohl Drum-and-Bass vielen als ziemlich enges Genre erscheinen mag, gibt es viele Subgenres. Man kann nur hoffen, dass man an einem einzigen Clubabend einige davon zu hören bekommt und nicht nur ein einziges. Dann kann es auch schon mal vorkommen, dass Logistics mit Machine ertönt. I won't. Wir sind fast am Ende des Soundchecks angelangt, in dem es um Drum & Bass im neuen Jahrtausend ging. Ich habe bewusst die großen Namen, die Stars der End-90er der Drum & Bass-Szene wie Goldie, Crust, Groove Rider, LTG Buchem und viele andere mehr rausgelassen, um aufzuzeigen, dass die Zukunft dieses Genres mehr von den unbekannteren Namen gemacht wird, die sich gerade anschicken, ständig neue Impulse reinzubringen. Hören wir bis zu den Nachrichten Nord Calibre mit Past Imperfect Future Tense. Thomas Alban war am Mikrofon und der sagt jetzt schon mal Tschüss.